Die erste Solistin des Abends kommt aus Südkorea. Sie heißt Unsu Lee, was so viel bedeutet wie Silberperle. Doch ich darf Ihnen versichern, sie hat mehr als Silber in der Stimme. Sie geht noch zur Schule, studiert außerdem Klavier und Gesang und die Fachleute meinen, dass sie wohl eine ganz große Karriere als Sopranistin vor sich hat. Sie wird begleitet von Daniel Weyenberg, einem der herausragenden klassischen Pianisten unserer Zeit, der uns aber zunächst als Solist begegnet, mit einem Fantasiestück des Abends von Robert Schumann. Und dann also zusammen mit Unsu Lee, die ein Lied ihrer Heimat singt. Hier ist Daniel Weyenberg.